und ich verliere den Verstand. Ich werd blöd. Ich hocke tief den ganzen Tag in meiner Bude und ich vertrag meine eigene Blödheit nicht mehr. Ich hatte lange keinen Verkehr. Ja, ich habe lange nicht mehr gefickt. Egal, ob sich das reimt.